Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Was haben wir nicht schon alles miteinander erlebt jetzt? Ne? Bei den Entfernungsbestimmungen, erinnern Sie sich noch? Wir haben angefangen bei den Griechen mit Parallaxen, haben die Entfernung zu den Planeten bestimmt und zu den näheren Sternen, sind dann über die Cepheiden sogar bis zu anderen Galaxien gekommen, aber so richtig raus. Also so jetzt einige 100 Millionen Lichtjahre, das haben wir noch nicht hingekriegt. Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Wie misst man Entfernung im All? Römisch 3. Sie erinnern sich ja... Das war ja die Geschichte, wo ein Zuschauer mich mal gebeten hatte, darüber mal was zu sagen. Und ich keine Ahnung davon hatte. Und inzwischen schon die dritte Sendung darüber machen muss, weil es ein unglaublich interessantes Thema ist. Und man das in einer Sendung überhaupt nicht packen konnte. Ich habe gedacht, ich habe sie nicht mehr alle. Irre. Wie misst man Entfernungen im All? Wie gesagt, Sie erinnern sich noch, das waren die Standardkerzen, diese Cepheiden, diese pulsierenden Sterne, deren Periode etwas darüber aussagt, wie leuchtkräftig sie sind. Wenn man weiß, wie die Leuchtkraft ist, dann weiß man auch, wie weit sie entfernt sind. Jetzt will man aber nicht nur die Entfernungen zu irgendwelchen Galaxien, wie zum Beispiel Andromeda, feststellen, sondern man will richtig weit raus. Man will wissen, wie groß ist das Universum? Wie weit ist das Weiteste von uns entfernt, was wir kennen? Und dazu muss man eine Methode verwenden, die Sie alle kennen. Sie werden lachen, aber Sie werden sie alle kennen. Und zwar immer dann, wenn Sie am Straßenrand stehen und einen Sanitätswagen mit Blaulicht an sich vorüberrauschen sehen. Dann merken Sie nämlich, wenn der auf Sie zukommt, dann wird der Ton höher. Und wenn der von Ihnen wegfährt, dann wird der Ton niedriger. Was für Schallwellen gilt, gilt auch für elektromagnetische Strahlung. Das nennt man Rotverschiebung. Also nochmal, ne? Also wenn Sie am Hockenheim mal gewesen sind, Schumi kommt vorbei. Dieser Fall. Das gilt also auch für elektromagnetische Strahlung. Wenn Sie irgendeine Strahlungsquelle am Himmel irgendwo haben, irgendwo, und diese Strahlungsquelle möge sich auf Sie zubewegen, also so wie ich jetzt, ne? So. Dann wird die Strahlung ins Blaue verschoben. Das heißt, die Wellenlänge verkürzt sich. Also bei dem Krankenwagen war es ja so, dass der Ton höher wurde, also die Frequenz wird hoch, die Wellenlänge verringert sich. Also das ist die sogenannte Blauverschiebung. Warum? Nun, Blau hat eine höhere Frequenz als, Sie werden, als Rot. Natürlich, Rot ist hat eine niedere Frequenz, aber dafür eine größere Wellenlänge. Also, ein Körper, der sich jetzt von mir wegbewegt, also in diese Richtung von mir wegbewegt, dessen Strahlung wird ins Rote verschoben. Das ist die sogenannte Rotverschiebung. Das ist zunächst einmal den Effekt, den wir jetzt die ganze Zeit hier behaken, ist die Dopplerverschiebung. Der sogenannte Doppler-Effekt. 1924, nachdem Edwin Hubble, mit den Cepheiden jetzt schon die Entfernung zu Andromeda zumindest mal einigermaßen ausgerechnet hat. Ganz hat es ja nicht gestimmt, aber immerhin. Er wusste also jetzt schon mal, Andromeda ist eine eigene Galaxis, so wie unsere Milchstraße. Und Hubble hat damit festgestellt, all die verschwommenen oder die sehr viele verschwommenen Nebel am Himmel, das sind richtige Sterneninseln, so wie unsere Milchstraße. Also Riesenteile von ein paar hunderttausend Lichtjahren Ausdehnung und jede ist voneinander möglicherweise von mehreren Millionen Lichtjahren entfernt. Das hatte der Hubble 24 entdeckt. 1929 allerdings gelang ihm mit Hilfe dieser Rotverschiebung eine Entdeckung. Also nehmen Sie mir nicht übel, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Hubble hat entdeckt, dass die Galaxien sich alle von uns wegbewegen. Also nicht alle Galaxien, einige in unserer unmittelbaren Umgebung, die bewegen sich anders, aber die meisten, die weit von uns entfernt waren, bewegten sich alle von uns weg. Warum? Nun? Na, mit welchem Effekt hat er das gemessen? Mit der Rotverschiebung, klar. Er hat nämlich gemerkt, die Spektrallinien, die in der elektromagnetischen Strahlung dieser Galaxien drin waren, die waren nicht da, wo sie normalerweise sind, wenn man sie im Labor misst, sondern sie waren ins Rote verschoben. Und dann hat er noch was rausgefunden. Unwahrscheinlich. Er hat nämlich herausgefunden, je weiter ein Objekt von uns entfernt ist, umso schneller bewegt es sich. Also scheinbar bewegt alles sich wahnsinnig schnell auseinander von uns, und zwar umso schneller, je weiter es von uns weg ist. Er hat dann also eine ganz einfache, wie wir Physiker sagen, lineare Beziehung gefunden zwischen der Distanz, der Entfernung und der Geschwindigkeit, die er aus der Rotverschiebung der Spektrallinien herleiten konnte. Denn je schneller sich etwas von uns wegbewegt, umso weiter ist es ins Rote verschoben. Ja, ja, das ist nicht einfach. Ne? Jetzt sehen Sie aber schon das Problem. Woher wollte der Mann eigentlich gewusst haben, wie weit eine Galaxie entfernt ist? Denn die Rotverschiebung sagt einem ja nur was über die Geschwindigkeit. Mit anderen Worten, der musste eine Eichung vornehmen. Der musste wissen, mit einer unabhängigen Methode, wie weit ist eine Galaxie entfernt und welche Rotverschiebung hat sie dann? Ja oder nicht? Nochmal. Also er musste einfach wissen von einer Galaxie, wie weit ist sie entfernt und welcher Rotverschiebung entspricht ihr. Also, dazu gab es nur die Standardkerzen. Nur die Cepheiden hatte er zur Verfügung. Das Dumme allerdings ist, die sogenannte Hubble-Expansion, also die Expansion des Kosmos, macht sich erst dann bemerkbar, wenn man sehr weit von einem großen Galaxienhaufen weggeht, der hier in unserer unmittelbaren Nähe steht, also einige 10 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, steht der Virgo-Haufen. Der Virgo-Haufen ist so eine lange Zigarre und in diesem Haufen bewegen sich die Galaxien alle mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von teilweise ein paar hundert Kilometer pro Sekunde. Und dadurch wird die Expansion verschleiert. Jetzt passen Sie auf. Er hatte also das Problem, dass er eigentlich eichen musste mit einer Methode, die bei den Entfernungen, bei denen sie geeicht werden sollte, überhaupt nicht mehr wirksam war. Denn bei sehr weit entfernten Galaxien sind die Cepheiden gar nicht mehr hell genug. Verstehen Sie? Ja? Also die Eichung war ein Problem. Deswegen ist die sogenannte Hubble-Konstante, die also die Distanz mit der Geschwindigkeit, mit der Expansionsgeschwindigkeit des Universums verbindet, heute noch bis auf einen Faktor 2 unbestimmt. Er brauchte neue Standardkerzen. Noch heute, weit über 70 Jahre nach der Entdeckung der Hubble-Expansion, ist die Hubble-Konstante, die die Expansion des Universums beschreibt, nicht genau bestimmt. Tja, jetzt brauchen wir neue Standardkerzen. Welche? Bei den Cepheiden war ja der Trick, die Dinger sind wahnsinnig leuchtkräftig. Und wenn sie etwas sehr weit entfernt haben, dann muss es auch sehr hell sein, damit sie es noch sehen können, sonst sehen sie es ja nicht. Und damit ist es natürlich auch als Standardkerze völlig unmöglich zu gebrauchen. Jetzt gibt es eine neue Form von Standardkerzen, die Supernovae. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber eine Supernova war ja früher also ein Stern, der explodierte, weil in seinem Innern der Kernfusionsprozess irgendwann zu Ende war. Er war beim Eisen innen angekommen, also nur sehr schwere Sterne tun das. In ihrem Innern bleibt eine Eisenkugel übrig und der Stern explodiert. Allerdings sind diese großen, diese sehr schweren Sterne in ihrer inneren Dynamik, in diesen ganzen Fusionsketten, die da ablaufen, so wenig bekannt, dass ihre Helligkeitskurven, nämlich der Ausbruch der Leuchtkraft, keine wohl definierte Standardkerze ist. Und diese großen, massiven Sterne sind also noch nicht genug verstanden, dass man sie als Standardkerze nehmen kann. Ganz anders die Supernova vom Typ 1a. Die Supernova vom Typ 1a ist kein Einzelstern, sondern ein Doppelstern. Ein kleiner, normaler Stern, der in einem normalen Doppelsternsystem sitzt und in Ruhe seinen Wasserstoff verbrennt. Ein Stern, der so ähnlich ist wie die Sonne, der also in einem Sternfeld kaum auffällt. Gucken wir uns zum Beispiel mal irgendeines der Felder an. Irgendein schönes Sternfeld. Da sehen Sie unten rechts nichts. Oben links sehen Sie ein riesengroßes Sternentstehungsgebiet, das mit großer Effizienz Sterne erzeugt, und unten rechts ist nichts. Dieser kleine Doppelstern oder dieser kleine Stern in einem Doppelsternsystem verbrutzelt in Ruhe seinen Wasserstoff zu Helium, zu Kohlenstoff, zu Sauerstoff und bricht dann irgendwann diese Fusionskette ab. Es entsteht ein kleiner, erdgroßer, kompakter, weißer Zwerg. Ein normaler weißer Zwerg ist da eigentlich ganz ruhig, der verkühlt langsam. Bei einem weißen Zwerg, der in einem Doppelsternsystem sitzt, der zieht von seinem Begleitstern Masse ab. Und irgendwann hat er eine kritische Masse erreicht und dann explodiert er. Und dann wird er richtig hell. Er wird so hell, dass er heller wird als die Umgebung, in der er sonst normalerweise völlig unscheinbar steht. Das Tolle an diesen Supernova vom Typ 1a ist, dass ihr Helligkeitsverlauf in wenigen Stunden bis hin zu 3 Wochen langsam ansteigt, am Anfang sehr stark ansteigt, am Ende aber schön langsam ansteigt. Und die Helligkeitskurven dieser Supernovae sind fast immer gleich. Die variieren kaum. Merken Sie schon, die variieren kaum. Das bedeutet, keine Variation heißt Standardisierung. Sie haben eine neue Standardkerze. Und diese Standardkerze ist viel heller als die Cepheiden. Mit Supernova vom Typ 1a könnte man etwas tun, was man bis dahin nur mit der Rotverschiebung tun konnte. Nämlich kosmologische Distanzen bis zum Rand des Universums zu messen. Ein weißer Zwerg, der Masse gewinnt von seiner Umgebung, explodiert schlagartig. Warum? Weil er eine kritische Masse überschreitet. Diese Masse hatte in den 30er Jahren Chandrasekhar ausgerechnet, deswegen heißt es Chandrasekhar-Masse. Und sie sagt einfach nur, der Druck auf das Material im Innern wird so groß, dass aus dem weißen Zwerg, in dem die Elektronen noch alle stabilisieren, etwas wird, was bei normalen Supernovae sofort entsteht. Nämlich eine 10 Kilometer kleine Kugel, ne, ein Neutronenstern. Das heißt, es gibt einen ganz klaren, wir wissen heute, einen ganz klaren Übergang von einem weißen Zwerg zu einem Neutronenstern. Und weil, ich will Sie ja hier nicht so entlassen sozusagen, weil diese kritische Masse so gut definiert ist und immer dieselbe ist, ist auch die Leuchtkraft immer dieselbe. Die Leuchtkraft bei allen Supernova vom Typ 1a, so ist die theoretische Vorstellung, ist immer dieselbe. Und weil sie immer dieselbe ist, kann ich sie als Standardkerz benutzen. Vorausgesetzt, ich habe in unserer unmittelbaren Umgebung genug von diesen besonderen Objekten. Und Doppelsterne gibt es die Hülle und die Fülle. Also quasi, Gott, sind wir großzügig, zwei Drittel, vielleicht drei Viertel aller Sterne werden in Doppelsternen geboren. Deswegen gibt es auch relativ viele Supernova vom Typ 1a. Wie viele? Das ist ja nicht so einfach zu beantworten. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wir machen ja erst ordentliche Astronomie seit, also ordentlich heißt mit vielen Teleskopen, mit guten Teleskopen seit 200 Jahren. Wenn ich Ihnen jetzt sage, doch, alle 300 Jahre explodiert typisch eine Supernova vom Typ 1a in einer Galaxis, werden Sie fragen, Moment mal, wenn ihr erst seit 200 Jahren Astronomie in der Weise betreibt, woher könnt ihr denn das wissen? Nun, das hat was mit der großen Zahl zu tun. Es gibt so viele Milchstraßen in unserem Universum, dass man aus der Statistik, wenn man einen ganzen Himmelsbereich betrachtet, ausrechnen kann, zuerst beobachten und dann zurückrechnen kann, wie viele von diesen Supernovae explodieren pro 100 Jahre in einer Milchstraße. Und es gibt so viele Milchstraßen im Universum, dass wenn man so einen großen Himmelsausschnitt wirklich mit dem Teleskop beobachten kann, und das können die heute mit diesen wahnsinnig empfindlichen Teleskopen, dann haben sie praktisch alle Sekunde irgendwo eine Supernova vom Typ 1a. Das heißt, sie haben wunderbare Gelegenheit, Entfernungsbestimmungen an sehr, sehr, sehr, sehr vielen Standardkerzen zu machen. Tja, das ist aber noch nicht alles. Was kann man damit messen? Etwas, was man damit messen kann, ist die Expansion des Universums insgesamt, weil man bis an den Rand der Möglichkeiten kommt. Man hat also jetzt die Rotverschiebung und die Supernova vom Typ 1a. Beide zusammen haben in den letzten 2 Jahren ein ziemlich merkwürdiges Ergebnis gebracht über die Entfernungsbestimmung und über die Expansion des Universums. Dass nämlich die Expansion des Universums sich weit draußen noch vergrößert. Das Universum expandiert schneller da draußen. Summa summarum kann ich nach all diesen wunderbaren Sendungen über Entfernungsbestimmungen meinen beobachtenden Kollegen nur gratulieren zu diesen ganzen Techniken, die sie haben. Muss ich wirklich sagen, Respekt. Ich muss aber auch sagen, bei den ganzen Vorstellungen, die wir über das Universum gelernt haben, aus den Entfernungsbestimmungen, dass mir ein Aphorismus von Bertrand Russell einfällt. Auch wenn alle einer Meinung sind, können alle Unrecht haben.